Gebete erklingen aus der alten Zeit. Ihre Gebete klingen nach längst vergangener Zeit. Ihre Gebete verhallen in den Lügen ihrer Worte, in ihren Katakomben, in ihren Katakomben. Sie haben sich selbst das Leben genommen. Gefühle im Eis der Seelendämmerung entfallen ist in dir.